Pink Stinks erklärt. Da frage ich mich doch gleich, was das denn sein könnte. Der Name steht schließlich eindeutig für neutrale und objektive Informationsvermittlung. Da bin ich mir sicher. Vor allem, wenn eine Erklärung in einem so schön animierten Video transportiert wird. Dass Kommentare und Bewertungen ausgeschaltet sind, trübt diesen Ersteindruck wirklich nur minimal. Sexismus in der Werbung. Einvernehmlicher Sex ist etwas Wunderbares. Sexismus ist, wenn ein Geschlecht benachteiligt wird. Preisfrage. Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Aussagen, abgesehen davon, dass sich Sex und Sexismus den gleichen Wortstamm teilen? Los geht's! Ah, schade. Richtig wäre gewesen Option X. Keiner. Zum Beispiel, wenn ein rosa Spielzeugcomputer in der Werbung mit 10 Funktionen angepriesen wird und der blaue Computer 50 Funktionen hat. Ha? Interessant, dass man hier versucht, einen Sachverhalt zu erklären, indem man hypothetische Beispiele verwendet und einfach mal darauf hofft, dass schon keiner so genau nachschauen wird, ob es diesen Unterschied zwischen einem Mädchencomputer und einem jungen Computer wirklich gibt. Vollbringen wir diesen minimalen Rechercheaufwand doch einfach mal. Ah, ich sehe schon. Die Funktionalität der beiden Computer unterscheidet sich ausschließlich in der Farbe. Oh. Dasselbe gibt es mit rosa und blauen Fahrrädern. Oder Chemiebaukästen, mit denen Jungen wirklich etwas lernen und Mädchen nur Cupcakes backen können. In unserem deutschen Grundgesetz gibt es einen Gleichberechtigungsauftrag, Artikel 3, Satz 2. Hier steht, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Das ist korrekt. Der Fokus liegt hier aber vor allem auf dem Wort gleichberechtigt, welches nur allzu oft mit dem Wort gleichgestellt verwechselt wird. Die Bedeutungen beider Worte sind nicht identisch und auch nicht austauschbar. Gleichberechtigung bedeutet nämlich nicht, Zitat, dass alle oder gewisse Menschen von Natur aus faktisch gleich wären, dass die faktische Gleichheit aller oder gewisser Menschen angestrebt werden solle oder dass alle oder gewisse Menschen faktisch gleichgemacht oder gleichgestellt werden sollen. Und genau aus diesem Grund gibt es ja auch so eine starke Kritik gegenüber einer Gleichstellungspolitik, die an der fundamentalen Idee einer Geschlechtergleichberechtigung vollkommen vorbeigeht und versucht, eine Diskriminierung unter dem Deckmantel des sozialen Fortschritts durchzusetzen. Aber schauen wir uns doch erst einmal an, worauf sich hier eigentlich bezogen wird. Warum sind dann Frauen immer nur Dekoration in der Werbung, während Männer Geld machen, ihre Umwelt formen und die dicken Autos fahren? Immer. Frauen sind immer nur Dekoration in der Werbung. Es gibt natürlich keine Werbung, in der Frauen in anderen Situationen und Funktionen dargestellt werden. Und natürlich werden Männer auch nie in einer dekorativen oder stereotypen Rolle dargestellt. Ich sehe schon, hier wird uns erklärt, wie wir die Welt zu betrachten haben. Wenn man mit so einer extremen Forderung ankommt, sollte man aber vielleicht die eigenen Belege etwas stärker aufstellen. Im Artikel 5 des Grundgesetzes steht, dass wir das Recht auf Meinungsfreiheit haben. Nur Frauen gehören an die Waschmaschine, ist eine Meinung. Die aber widerspricht dem Gleichstellungsgebot in Artikel 3. Die Meinung, nur Frauen gehören an die Waschmaschine, ist eine Meinung, die dem Gleichstellungsgebot widerspricht? What the fuck? Wir hatten doch eben gerade schon den Gesetzestext vor uns. Dort steht nichts von Gleichstellung, sondern nur etwas von Gleichberechtigung. Und dass niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Vielleicht habe ich ja nicht die richtige Brille aufgesetzt. Oh, ja, jetzt sehe ich's auch. Die Aufgabe von Pink Stinks wäre es also, nachvollziehbar und beleghaft darzulegen, warum die Darstellung von Frauen in Unterwäsche oder Bikini eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts darstellt. Vermutlich können wir darauf aber lange warten. Was ebenfalls unklar bleibt, ist der Zusammenhang zwischen der genannten Meinungsäußerung und dem angeblichen Widerspruch mit Artikel 3 des Grundgesetzes. Aber natürlich wird der unwissende Zuschauer kurz danach aufgeklärt. Die beiden Artikel müssen gegeneinander abgewogen werden. Natürlich kann ein Werbebild eine Frau zeigen, die eine Waschmaschine bedient. Wenn aber eine ganze Reihe von Kampagnenbildern produziert wurden, muss auch mal ein Mann an der Waschmaschine zu sehen sein. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Okay, ohne jetzt allzu sehr in den Wahnsinn der Initiatoren dieser Kampagne einzutauchen, nehmen wir mal wohlwollend an, dass die Grundannahme dieser Aussage korrekt ist. Wenn eine bestimmte Menge an Frauen die Waschmaschinen bedienen gezeigt wurde, muss auch mal ein Mann gezeigt werden. Ab wie vielen Frauen tritt diese Regelung ein? Wie viele Männer müssen gezeigt werden? Und reicht einer und dann kann es so weitergehen wie zuvor? Offenbar wurde hier ja richtig viel Hirnschmalz investiert, um eine überzeugende Argumentation aufzubauen. Sexismus heißt nicht, dass Models sich jetzt warm anziehen müssen. Dessous oder Bikinis werden nun mal auf der nackten Haut getragen. Welch grandiose Erkenntnis. War das etwa alles? Nein, natürlich nicht. Aber ist eine Frau sexualisiert auf einer Waschmaschine zu sehen, ist das Blickfangwerbung. Und die findet sogar der Deutsche Werberat doof und rügt solche Kampagnen regelmäßig. Man kann sich ja gerne darüber streiten, ob es wirklich zulässig sein sollte, ein Produkt mit einem Bild zu bewerben, welches überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hat. Das ist aber ein grundsätzliches Problem von Werbung bzw. Werbetreibenden. Inwiefern hier ein eindeutiger kausaler Zusammenhang mit Sexismus besteht, also einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts bleibt, wie so oft, unklar. Der Werberat ist ein Zusammenschluss von Wirtschaftsmenschen, die zwar rügen, aber nicht verbieten können. Deshalb funktionieren ihre Rügen auch nicht immer. Wenn aber die Beispiele, die wir euch genannt haben, in einem neuen Gesetzestext stehen würden, hätte der Werberat rechtliche Unterstützung. Die Werbung müsste sofort abgehängt werden. Alles klar. Jetzt kennen wir also das Ziel der Kampagne von Pink Stings. Die Frage zu klären, warum, wieso und weshalb wir uns aber von dieser läppischen Argumentation überzeugen lassen sollten, hätte das eigentliche Ziel dieses Werbevideos sein sollen. Diesen Gesetzestext haben wir entwickelt. Interessant. Werfen wir doch mal einen Blick auf diesen Text. Zitat: Sehr geehrter Herr Bundesminister Maas, aus dem Grundgesetz ergibt sich die Pflicht des Staates, die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen aktiv zu fördern. Stopp. Oha. Plötzlich ist wieder die Rede von Gleichberechtigung anstatt Gleichstellung. Zitat: Geschlechtsdiskriminierende Werbung verfestigt bestehende Geschlechterstereotypen und steht damit diesem Ziel und anderswo erfolgreichen Bemühungen um Gleichberechtigung entgegen. Ich appelliere daher an Sie persönlich, durch eine Erweiterung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb um unten stehende Normen die Grundlage für ein Verbot von sexistischer Werbung zu schaffen. Erstens. Eine geschäftliche Handlung, durch die Marktteilnehmende in diskriminierender Weise angesprochen werden, ist unzulässig, wenn nicht gewichtige verfassungsrechtlich geschützte Interessen ausnahmsweise überwiegen. Die Diskriminierung kann sich aus der Aussage einer Werbung, ihrem Gesamteindruck oder der Gesamtheit der einzelnen Teile einer Werbekampagne ergeben. Diskriminierender Weise, Gesamteindruck. Ich liebe ja diese schwammigen Begrifflichkeiten. Klingt nach einer großartigen Gesetzesänderung. Aber der beste Teil kommt ja erst noch. Zitat. 2. Werbung ist geschlechtsdiskriminierend, wenn sie Geschlechtsrollenstereotype in Form von Bildern oder Texten wiedergibt. Bilder oder Texte? Töne sind also okay? Egal, weiter im Text. Oder sich in sonstiger Weise ein geschlechtsbezogenes Über-Unterordnungsverhältnis zwischen den Personen in der Werbung oder im Verhältnis zu den von der Werbung adressierten Personen ergibt. Werbung ist insbesondere geschlechtsdiskriminierend, wenn sie erstens Menschen aufgrund ihres Geschlechts, Eigenschaften, Fähigkeiten und sozialer Rollen in Familie und Berufe zuordnet oder zweitens sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Frauen darstellt. Na, hier wird ja besonders geschlechterneutral vorgegangen. Darstellung von sexueller Anziehung als ausschließlichen Wert von Männern wird genau aus welchem Grund nochmal ausgeklammert? Zitat. Oder drittens, Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert, insbesondere indem weibliche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt käuflich. Erneut, Frauen werden explizit genannt, Männer nicht. Ganz großes Damentennis. Wir möchten Justizminister Heiko Maas dazu bewegen, es in das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb einzubringen. Fassen wir zusammen. Die Kampagne von Pink Stings gegen Sexismus in der Werbung ist ein Rohrkrepierer. Mit der Außendarstellung als besorgte Eltern, hintergründig jedoch politisch-feministisch orientiert, wird versucht, den Werbetreibenden eine schwammige und eindeutig geschlechterdiskriminierende Gesetzeserweiterung aufzudrücken, ohne das eigene Vorhaben mit einer guten Argumentation und faktenbasierten Belegen zu stützen. Was übrig bleibt, ist eine populistische Videobotschaft, die versucht, auf der niedrigsten emotionalen Ebene Fürsprecher zu gewinnen, um damit politische Veränderungen zu erreichen. Und dabei beschränkt man sich nicht nur auf erwachsene Zuschauer, sondern fängt auch schon frühzeitig beim jungen Publikum mit der Umerziehung an. Mehr dazu im nächsten Video. Pink Stinks sollte als die Lobbyistengruppe bezeichnet werden, die sie ist. Und eine schlechte noch dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Wie immer empfehle ich euch auch mal auf meinem Blog vorbeizuschauen, wenn ihr mehr von mir lesen wollt. Außerdem möchte ich an dieser Stelle einen kurzen Verweis auf den Kanal der Weltraumaffen machen. Vor ein paar Tagen war ich dort in ihrem Livestream zu Gast und wir haben über die Webseite hatemining.de gesprochen. Um mehr zu erfahren, könnt ihr einmal auf diesen Link hier klicken. Bei der Gelegenheit könnt ihr den Jungs auch gleich ein Abo dalassen. Es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Rant.